einfach das fragen und äußern, was ihr zum Thema Dirk Bach schon immer mal sagen wolltet. In der Nacht vom Montag auf Dienstag sind wir natürlich auch wieder da, dann mit einer offenen Telefon-Talkshow. Ich wünsche euch ein gutes und schönes Wochenende. Einen schönen ersten Advent haben wir ja am Sonntag. Und alles Gute, bis Montag. Ciao. Zwei Uhr, die Nachrichten vom Südwestrundfunk. Washington. Im amerikanischen Senat wird es mit großer Wahrscheinlichkeit künftig ein Patt zwischen Demokraten und Republikanern geben. Beide Parteien dürften jeweils 50 Senatoren stellen. Bei einer Neuauszählung setzte sich im Bundesstaat Washington die demokratische Politikerin Cantwell gegen den bisherigen Amtsinhaber Gorton von den Republikanern durch. Ihr Vorsprung betrug gut 2000 Stimmen. Die Mehrheitsverhältnisse in der zweiten Kammer des US-Parlaments könnten sich noch durch das Endergebnis der Präsidentenwahl ändern. Der Vizepräsidentschaftskandidat des Demokraten Gore Lieberman ist als Senator des Staats Connecticut gewählt worden. Gewinnt Gore die Wahl, würde ein Republikaner